Welt weiß. Oh, Mr. Michael Meyer Hofer, wo führt das hin? Im Schatten des Universums suchst du Sinn. Die Planeten zerfallen in einem Atemzug. Doch in deinen Augen lodert der Mut. Raketenflammen färben die Nacht. Ein Komet wie ein Fall der Geschichte lacht. Zwischen Mars und Jupiter, das Spiel ist hart. Mr. Michael Meyer Hofer lenkt, er bleibt kühl und apart. Schweben im Nichts mit Scherben und Glut. Was bleibt zurück, wenn alles verglüht? Sein Herz schlägt stark, doch die Hoffnung sinkt. Ein Funke im All, der langsam ertrinkt. Oh,